Byte FM. Es ist 13 Uhr. Hallo, hier ist die Sendung One Track Pony, hier ist Frank Lechtenberg. Die US-amerikanische Band Magic Wands macht Dark Dream Pop und sie hat ein neues Album draußen, das heißt Switch. Hier vereint das Trio aus Nashville eigentlich typisch britische Zutaten aus den Bereichen Shoegaze, New Wave, Postpunk oder auch Dream Pop und die Mischung an sich klingt trotzdem frisch und jeder Track auf dem neuen Album, der wäre gut genug gewesen, um ihn heute in dieser Stunde One Track Pony vorzustellen, will sagen, die Auswahl der Stücke, die fiel mir heute besonders schwer. Bevor ich gleich noch näher auf die Band eingehe, will ich den richtigen Ton für diese Sendung vorgeben. Das sind jetzt Magic Wands mit Joy. Ladytron mit Faces aus dem aktuellen Album Time's Arrow, das ich vor gar nicht allzu langer Zeit hier in der Sendung One Track Pony auf Byte FM ausführlich vorgestellt habe. Auch diese Platte passt durchaus in die Schublade Dark Dream Pop, ebenso wie mein heutiges One Track Pony Magic Wands mit ihrem frischen Longplayer Switch. Da sind 12 Stücke drauf zu finden bei knapp 40 Minuten Spielzeit und hinter dem Namen Magic Wands verbergen sich die Sängerin und Gitarristin Dexy Valentine sowie Chris Valentine, ebenfalls an Gitarre und Gesang, und Schlagzeuger Pablo Amador. Ich hatte eingangs gesagt, dass die Band aus Nashville stammt. Das ist insoweit richtig, als dass sich die Band dort gegründet hat. Inzwischen sind die drei aber in Los Angeles beheimatet. Die Band gibt's schon seit ein paar Jahren. Die erste Platte erschien 2018. Und ich habe jetzt einen weiteren frischen Track herausgesucht, der gut und gerne aus dem Manchester der späten 80er Jahre stammen könnte, nicht zuletzt wegen des Chorusbasses. Hier sind Magic Wands mit Time. Tonight. heißt dieser Track und die Band heißt Pale Blue Eyes. Das ist der jüngste Release dieser Band, stammt aus diesem Jahr übrigens. Und wer die Band wirklich kennenlernen möchte, dem kann ich das gute 2022er Album Souvenirs ans Herz legen. Bevor ich gleich wieder etwas von den Magic Wands spiele, habe ich den aktuellen Vollmond-Release von Peter Gabriel dabei. Der wird in diesem Jahr auch auf dem neuen Album I.O. erscheinen, ist jetzt aber schon zu hören und tatsächlich für mich der bisher stärkste Song aus der Riege der neuen Gabriel-Veröffentlichung. Deshalb hören wir den jetzt auch, das ist Peter Gabriel mit Four Kinds of Horses im Brightside Mix. Explode. FM. I'm beginning to imagine what it's like if I don't have you, and I hate the way that feels to say. I check my phone a little less, but when shit goes down, I'd wanna text, and I'd hate to call our time a waste. I don't wanna be missing you. I don't wanna be missing you. But I got things that I wanna do, and I don't know if it's with you. Last Tense von Emily James hier auf Byte FM. Ihr hört die Sendung One Track Pony und ihr hört Songs der Band Magic Wands, deren neues Album Switch ich in dieser Stunde vorstelle. Das Trio aus Los Angeles hat schon zusammen mit Radiohead, Jesus & Mary Chain oder auch Slowdive auf der Bühne gestanden. Vor allem letztere Band passt da sehr gut, wie ich finde. Der Sound, der schwebt im Geiste des Post-Punk in Richtung Dream-Pop und hat die eingangs erwähnte dunkle Färbung. Ich hatte gesagt, dass 12 Tracks auf Switch zu finden sind, also auf dem neuen Album der Magic Wands. Wenn ihr über die Bandcamp-Seite der Band geht, kommen da noch insgesamt 10 weitere Remixe mit dazu. Und wir hören noch einen regulären Track jetzt, nämlich den Album Closer, das sind die Magic Wands mit Candle Sea. Street. Ein Klassiker des Dream Pop, das sind natürlich die Cocteau Twins mit Serpent Skin. Ihr hört Byte FM und ihr hört die Sendung One Track Pony, in der ich heute das Dark Dream Pop Trio Magic Wands aus LA vorstelle. Eine weitere, eher flächig angelegte Produktion gibt es von Steve Hogarth und Richard Barbieri, also den Mitgliedern von Marillion und Porcupine Tree respektive Japan. Vor mehr als 10 Jahren haben die beiden das Album Not the Weapon but the Hand herausgebracht. Jetzt folgen 3 Tracks, die ebenfalls in ihren Grundzügen schon etwas älter sind. Genauer gesagt stammen sie aus dem Jahr 2015. Waiting to be Born heißt die dazugehörige EP und wir hören jetzt daraus den Titeltrack. Before you were alive, you were in the supermarket, in the sky. I saw you smile as I walked down the aisle. I was standing behind you. FM. When I met her, Es gibt eine neue EP von Beach House, die heißt Become und daraus habe ich euch den Track American Daughter gespielt. Beach House bieten sich ja zwangsläufig an, wenn es um das Thema Dream Pop geht, wie in dieser Stunde One Track Pony hier auf Byte FM. In diesem Genre sind auch Keith und Holly Kenneth in all ihren Formationen unterwegs und ich habe den jüngsten Release des Projektes Mint Julep für euch, das ist After All. FM. Accept this. this fate. Seas will rise to reclaim the land when we rise. We are still so small. Lights go out, hearts are heavy, overcome by doubt. Ihr hört bei FM und das sind Empathy Test aus London mit Holy Rivers im Man Without Country Remix, zu finden auf dem 2022er Album Monsters. Das ist übrigens das dritte Studioalbum des Synthpop-Duos aus England. Ihr habt heute das neue Album Switch der amerikanischen Dark Dream Pop-Formation Magic Wands gehört und kennengelernt. Das habe ich euch hier bei Byte FM vorgestellt. Rausgehen aus der Stunde möchte ich mit den White Flowers und dem Track Stars. Hier bei uns geht's natürlich mit meiner Kollegin Johanna Schmidt und unserem Byte FM Magazin weiter. Und wenn ihr diese Sendung gerade eben in der Wiederholung am frühen Sonntagmorgen gehört habt, dann übernimmt gleich Martin Böttcher mit seinem Time Tunnel. Ich bin Frank Lechtenberg und sage Tschüss. FM. FM in eigener Sache. Liebe Freundinnen und Freunde von BytFM, diesen Trailer müsst ihr nicht hören. Ihr hört nämlich unseren regulären Webstream, der Hinweise auf den Förderverein Freunde von BytFM beinhaltet. Aber wenn ihr uns schon als Mitglieder unterstützt, habt ihr nicht nur Zugriff auf das BytFM-Archiv mit tausenden von Sendungen, sondern könnt unseren Livestream in noch besserer Klangqualität hören, exklusiv für Freundinnen und Freunde von BytFM und ohne Trailer wie diesen.